Nachfolgende Sendung ist für Personen ohne Gehirn nicht empfohlen. Hier ist die Elite mit dem Aushilfs-Jedi und dem Zeilenende. Jahr. Oh, die ganz besondere. Ja, wir machen einen Jahresrückblick. Also so einen Halbjahresrückblick. Wir machen einen halben Jahresrückblick. Ja, denn... Innovatio Dolorum. Dolly hatte die super Idee, dass wir jetzt tatsächlich... Ja. Innovatio Dolorum? Ja, ja. Dollys Idee. Dolly hatte die super Idee, dass wir quasi einen Halbjahresrückblick machen, weil wir machen ja sonst immer einen Jahresrückblick und dadurch, dass wir dann immer so ganz viel vom ersten Halbjahr eigentlich vergessen und verdrängt haben, machen wir es lieber jetzt, dann brauchen wir es im Dezember nicht machen und auch im Januar nicht. Das stimmt. Und wir können die Folge im Prinzip nochmal veröffentlichen als Jahresrückblick. Genau, also das können wir recyceln. Das ist dann auch so eine Best-of. Ja. Gibt es bei Audiomedien auch sowas wie Duplicate Content? Dass man da abgestraft wird? Nö, scriptet ja keiner mit. Und es merkt keinen sauber. Ja, ich kann einfach andere Schnitte dann machen, dann haben wir da... Perfekt. Genau, da schneiden wir einfach noch irgendwie einen Jingle dazwischen, dann passt es. Genau. Ja, dann wollen wir wahrscheinlich anfangen mit Januar? Das macht man so gemeinhin. Ja, dann fangen ich an, du an, wollen wir Schnick, Schnack, Schnuck machen oder haben wir da irgendwie eine Logik, wer fängt an? Du fängst an. Ich fange an, okay. Dann ist das jetzt quasi meine Leviten oder was ist das jetzt? Ist das dann Thema der Woche? Das ist, keine Ahnung, ist es aussieht wie die Snackkästchen? Okay, also schauen wir doch einfach, was das Jingle sagt. Aushilfs-Jedis, Jedi-Leviten-Bibliothek. Dann würde ich mal vorschlagen, wir fangen mit dem Januar 2018 an. Ja, dann lass mal hören. Was ist denn passiert im Januar? Im Januar, genau genommen am 11. Januar, der Herausgeber kündigt an, dass nach 140 Jahren die letzte gedruckte Ausgabe des Telefonbuchs in den Niederlanden erscheint. Künftig werden nur noch Online-Ausgaben gepflegt. Schulungen sollen Senioren in ländlichen Gebieten die Umstellung erleichtern. Am Donnerstag, den 11. Januar in Amsterdam in den Niederlanden. So geschehen. Ist verrückt. Also die machen da Schulungen, wo die den Senioren beibringen, wie man mit diesem Internet verhindert, dass der Tisch wackelt. Nein. Die bringen denen tatsächlich bei, wie sie quasi online Telefonnummern suchen und insgesamt wahrscheinlich auch tatsächlich das Internet benutzen. Was ja soweit gar nicht verkehrt ist, weil im Grunde schulen die jetzt tatsächlich ihre Rentner noch nach in Sachen Internet. Das ist quasi wie wenn Dorothee Bär einfach mal das Kabinett unterrichtet, wie sie quasi ihre Mails abrufen. Also du meinst, wenn der Dorobär dem Horst erklärt, wie das Internet funktioniert, dann ist das auch Seniorenschulung. Genau. Oder halt anderen alten Männern und Frauen in diesem Kabinett. Da, wo es ja gar nicht so viele von gibt. Na, Frau Barley vielleicht noch, ist noch jung, aber... Ja, genau. Und der Hubertus Heil, den sieht man zwar auch schon seit 20 Jahren, aber der ist, glaube ich, auch noch unter 60. Ja, aber der ist schon alt und abgesehen davon in der SPD. Aber der ist auch irgendwie digital, oder? Weiß ich gar nicht. Ist der so digital? Hubertus 2.0? Ich weiß es nicht. Nee? Naja, aber... Aber ich finde es gar nicht verkehrt, weil ich meine, klar, dieses Telefonbuch, das liegt ja in der Zwischenzeit auch hier, in der Zwischenzeit nur noch bei irgendwelchen Supermärkten rum und du kannst es dir da irgendwie mitnehmen. Es gibt noch nicht mal mehr die Post, bei der es ausliegt, sondern tatsächlich in Supermärkten liegt das jetzt aus, dass du es mitnehmen kannst. Und eigentlich braucht das echt keine Sau mehr, weil es gibt ja tatsächlich online. Aber auf der anderen Seite, es gibt genügend Menschen, die tatsächlich abgehängt sind vom Internet und ich gehe davon aus, dass wenn die Rentner schulen, dann wird es in den Niederlanden tatsächlich auch soweit sein, dass die möglicherweise tatsächlich eine etwas digitalere Seniorenschaft haben. Mhm. Vielleicht ist es tatsächlich mal so, dass wir da von den Niederländern lernen können, einfach mal. Von den Niederländern lernen heißt siegen lernen. Ja, außer im Fußball. Aber ansonsten, tatsächlich, ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt, dass man... Ich meine, man muss die Leute da abholen, wo sie sind. Und ja. wenn ich jetzt meiner Nachbarin erkläre, dass das Paket, das sie irgendwo bestellt, in der Zwischenzeit schon gar nicht mehr zu ihr nach Hause kommt, weil der Postbote ihr jetzt eine E-Mail schreibt, in welche Postfiliale er es geschickt hat, dann sagt die mir, auf welche E-Mail-Adresse hat er mir das geschickt und was ist eine E-Mail. Ja. Ich glaube, wenn die Holländer da tatsächlich, also die Niederländer da tatsächlich nachschulen, ist das gar nicht so verkehrt. Ja, vielleicht sollten wir dieses Projekt mal kritisch begleiten und wenn das von Erfolg gekrönt ist, einfach diese holländischen Schüler nach Deutschland abwerben. Und vielleicht werden ja auch die niederländischen Bürgerinnen und Bürger im Seniorenalter dann auch mit Geräten irgendwie ausgestattet. Weil irgendwie müssen die ja quasi dann ein Gerät haben, mit dem sie das ablesen können, also was sie im Internet finden. Kriegt das Tastentelefon ein Upgrade? Ja, entweder das oder die kriegen halt tatsächlich irgendwie Laptops gestellt vom Staat. iPads? Ein Generalvertrag mit Apple. Und ich meine, die Niederländer haben ja auch ein wesentlich besseres Netz. Aha. Was übrigens das Thema meiner ganzen Rückblicke ist, das Thema ist Netz. Also alle meine... drei Rückblickthemen hängen am Netz. Okay. Sind immer Netzthemen quasi. Netzthemen. Okay, ich sehe, du hast dir Gedanken gemacht. Das macht mir echt Angst. Ja, also es sind Netzthemen. Wir reden jetzt über Netz. Und ich glaube, die Niederlande ist da gar nicht so verkehrt, wenn man wirklich so ein Ding einstampft, wie so ein Telefonbuch. Ich meine, das ist eine analoge Geschichte. Dann muss man aber auch tatsächlich eine Lösung finden. Das ist ja tatsächlich, wir reden immer davon, dass wir alles digitalisieren wollen und alles digital voranbringen wollen. Aber auf der anderen Seite redet eben niemand davon, dass es tatsächlich Menschen gibt, die noch ganz weit weg sind von dieser Digitalisierung. Und die musst du eben tatsächlich mitnehmen. Ja, aber die drei Adressen, die du im Telefonbuch noch findest, dafür eine Schulung? Ja, du findest ja noch genügend Leute im Telefonbuch. Das ist ja der Witz. Es gibt ja noch genügend Leute, die tatsächlich ein analoges Telefon haben. Ja, gut, wir haben sowas auch, nur das zugehörige Telefon funktioniert nicht mehr. Also es macht keinen Sinn, hier anzurufen. Ja, hier nicht, aber ich meine, wir werden auch die geheime Weltverschwörung anrufen. Ja, nee, ich meine jetzt privat bei mir in meiner Wohnung. Achso, ja, aber auch die geheime Weltverschwörung kannst du nicht mehr direkt anrufen. Unsere Telefonleitung funktioniert, aber du kannst uns E-Mails schreiben, zum Beispiel an, keine Ahnung, marlena@dieelite.org. Funktioniert. Super, könnt ihr unsere Praktikantin schreiben. Funktioniert besser als unser toter Briefkasten. Genau, das geht auch nicht mehr. Aber, ich meine, keine Ahnung, was können wir noch für eine E-Mail-Adresse erfinden? Komm doch, @dieelite.org. Komm, ist das unsere Dr. Sommer-Linie? Nee, aber wir könnten diese E-Mail-Adresse jetzt einfach einrichten. Ja? Komm doch... @dieelite.org. Ja, mal schauen, was passiert. Oder? Mal schauen, was passiert. Schreibt an, kommt doch @dieelite.org. Was euch gerade so einfällt. Keine Ahnung. Beschimpft uns. Die Marlena hat noch eine gute Freundin. Svenja heißt die. Ja? Dann machen wir Svenja@dieelite.org. Kameramann@dieelite.org. Okay, dann haben wir noch eine dritte E-Mail. Also kommt doch Svenja und Kameramann@dieelite.org. Seht ihr, und genau das ist das Problem. Eure Rentnernachbarn können diese E-Mail-Adresse eigentlich nur dann benutzen, wenn sie tatsächlich auch Internet haben. Und das ist halt das Einzige, was ich mich noch frage. Haben die Holländer dann tatsächlich überall Internet in der Zwischenzeit oder kriegen die da Geräte gestellt? Das wäre dann die Hausaufgabe bis zum nächsten Jahr, das zu recherchieren. Ja, das wäre eine soziale Frage. Und ich glaube, da können wir nochmal überleiten. Zum Februar, da ging viel Soziales. Aus Prinzessin Zeilenendes Nähkästchen. Mein Thema ist, dass es im Februar zu brutalen Auseinandersetzungen in Calais kam. Und zwar zwischen Eritreern und Afghanen. Und der französische Innenminister über eine unerträgliche Situation und ein nie gekanntes Ausmaß der Gewalt geklagt hat. Ein nie gekanntes Ausmaß der Gewalt. Gut, ich meine... Es gibt jetzt auch einen guten Grund, dass Eritrea und Afghanistan so weit auseinander liegen. Ja. Oder warum hast du diese Nachricht gewählt? Ich habe diese Nachricht gewählt, weil ich das so erstaunlich fand. Ein Innenminister, ein Vertreter eines Staates, der sich darüber beklagt, dass Angehörige zweier fremder Mächte auf ihrem Staatsterritorium Krieg gegeneinander führen oder kriegsähnliche Zustände gegeneinander führen. Das kennt man normalerweise doch eher anders. Dass sich irgendwelche Entwicklungsländer darüber beklagt haben, beispielsweise, dass sie hier der Kriegsschauplatz für die USA und Russland sind. Beispielsweise. Das war so der Moment, wo ich mich gefragt habe, seit wann Eritrea und Afghanistan Großmächte sind. Ja gut, du hast ja auch die Schweden und die Franzosen, die sich im 30-jährigen Krieg in auf deutschem Territorium die ja? Kanne gegeben haben. Ja also. Gut, das stimmt natürlich. Das jetzt Eritrea ist natürlich eine bedeutende Macht. Ebenso wie Afghanistan. Immerhin sind die Italiener da irgendwann einmarschiert, kurz bevor sie dann halb Europa in Schutt und Asche legen wollten noch. War das nicht Libyen? Sie sind auch in Libyen, aber sie haben auch... Und Äthiopien? Ja, das ist Eritrea. Nee, das ist ein eigenes Land. Ja, jetzt. Zum damaligen Zeitpunkt war das alles eine Suppe. Ah, ja gut, das ist... ich halte das ja da mit Beatrix von Storch, das ist auch heute noch eine Suppe. Du hältst mit Frau Trixi von Storch. Ja, ich muss ja irgendwie kompensieren, dass ich bei afrikanischer Geografie eine gewisse Schwäche habe. Ah, dann solidarisiere ich mich einfach mal mit Dummheit. Ja gut, ich meine, die Frage ist natürlich tatsächlich, wenn man so im Kindergarten hört von den Leuten, ja, Kinder sagen immer Afrika. Ich meine, Das Problem ist, bei Kindern ist es noch nicht so leicht, weil denen sagt man halt, die Kinder in Afrika hungern. Aber Spätestens bei Erwachsenen wird es dann trotzdem schwierig, weil tatsächlich Erwachsene kriegen halt auch den Unterschied zwischen Libyen und Nigeria nicht gepasst. Und wenn du Südafrika sagst, wird es auch nochmal schwierig, denn die sehen da überall nur dunkelhäutige Menschen, die sie alle in eine und die gleiche Schublade stecken. Das eine tatsächlich ein schwarzafrikanisches Land ist, das muslimisch ist, das andere ein schwarzafrikanisches Land, das überhaupt nichts mit Moslems an der Backe hat, und das andere ein eigentlich eher arabisch geprägtes Land, also Libyen. Ich versuche nur gerade, Südafrika hätte ich jetzt nicht als schwarzafrikanisches Land qualifiziert, aber gut. Südafrika würde es noch nicht so als schwarzafrikanisches. Nee, das ist tatsächlich, ich würde da nochmal die zentralafrikanischen Staaten, das ist für mich Schwarzafrika. Und das würde ich nochmal abgrenzen. Also in Afrika hat es ja eine gewisse Buchung. Ist da noch so ein bisschen Apartheid von Stolz? Du solltest das nicht unterschätzen. Es gibt in Südafrika nach wie vor eine erdrückende, unterdrückende weiße Mehrheit. Und das sollte man in Rechnung stellen. Man kann echt froh sein, dass deutsche Kolonialpolitik seit Jahrhunderten nicht so wirklich erfolgreich war. Ne, im Gegensatz zur eritreischen und zur afghanischen Kolonialpolitik, weil die es ja offenbar geschafft hat, die Grande Nation Frankreich zu verzwergen. Naja, gut, ich meine, das eine ist italienisches Kolonialgebiet gewesen und Afghanistan. Boah, wer hüpfte denn da? War das britisch? Ich habe ja nach wie vor die Theorie, dass so gewisse Staaten, die hat es früher einfach nicht gegeben. Die sind irgendwann erfunden worden. Waren die zwei indischen Abspaltungsstaaten nicht beides irgendwie britisches Kolonial? Ja, aber das waren nur Indien und Pakistan und Bangladesch. Also Afghanistan, da standen die gar nicht. Da hat die, das kann sein, dass das irgendwie mal, aber es hat keine Rolle gespielt. Okay, das siehst du mal. Also wir machen jetzt hier auch wieder Bildungs... Genau, wir machen hier Podcast. Bildungspodcast, aber sowas von. Ja, okay. Wir haben ja jetzt schon gelernt, dass es in Holland Internet gibt, und wir haben gelernt, dass Frankreich ein Entwicklungsland ist. Das siehst du mal. Also da siehst du, wie gefährlich tatsächlich solche... Gab es ja dann auch eine Auflösung? Die haben dann diese riesigen Feldlager der Eritreer und Afghanen in Calais gewaltsam aufgelöst. Aber das Problem besteht weiterhin. Hat man da vielleicht einfach zwei getrennte Lager gemacht? Also ich meine, die EU würde ja heutzutage schreiben, man hat dann konzentrierte Lager für Afghanen und für... Also da ist man ja wieder verbal so etwas sensibel geworden. Man hätte es, glaube ich, sehr einfach lösen können. Also gerade in Calais, man hätte irgendwie das eritreische Lager mit einem Wassergraben von den Franzosen trennen können. Aber ich glaube, das war der Grund für den Brexit dann letzten Endes. Okay, das ist natürlich suboptimal. Ich würde sagen, da springen wir dann gleich schon in den März. Aushilfs-Jedis Jedi-Leviten-Bibliothek. Am 26. März 2018 in Washington D.C. in den Vereinigten Staaten von Amerika. Noch so ein Entwicklungsland. Die US-Handelsbehörde FTC bestätigt erstmals, dass sie Ermittlungen gegen Facebook, den Eigentümer der Dienste Facebook, Instagram und WhatsApp, wegen Hinweis auf mangelhaften Datenschutz im Internet aufgenommen hat. Oh, das ist denen wann aufgefallen? Am 26. März 2018. Haben sie die... Ja. Am 26. März 2018 ist der FTC aufgefallen, dass Facebook ein kleines Datenschutzproblem hat. Ich finde, wegen Hinweisen auf mangelhaften Datenschutz. Ich fand diese Nachricht schön, weil... Ja, eklatante Probleme, hätte ich das jetzt mal bezeichnet. Schwerwiegende Datenschutzverstöße. Ja, ja, aber... Das ist, du sag mal, kann es sein, dass... Hinweise auf mangelhaften Datenschutz. Könnte es sein, dass die ihren Pressesprecher bei der SPD abgeworben haben? Oh! Wenn die über soziale Probleme sprechen, dann klingt das ja mittlerweile auch so. Das ist, man da Hinweise auf gewisse Ungleichgewichte herrschen. Ja, das ist durchaus eine Möglichkeit. Oder es ist vielleicht, ich meine, weiß man, was aus dem guten Mann aus dem Irak wurde? Ich habe ihn damals, als ich aber im Irak war, jetzt dann beim Auslandsansatz nicht mehr getroffen. Ist Chemical der, Ali? Ja, Chemical Ali, ist der irgendwie erschossen worden? Oder ist der? Nein, die Amerikaner sind nicht hier, die marschieren hier nicht ein. Diese Menschen hier im Hintergrund mit diesem Panzer, das sind keine Amerikaner, das sind. Ich glaube. Der eigentlich wie so ein Bayer. Weil wollen wir das jetzt enthüllen, dass wir seinen Tod nur vorgegaukelt haben und ihm ein Versorgungspöstchen im deutschen Bundeskabinett verschafft haben? Ja, aber ist der nicht jetzt bei der FTC? Nee, das ist sein Bruder. Also der ist jetzt bei der FTC, Chemical Bob, oder? Chemical Mohammed. Chemical Mohammed. Du weißt doch, ich bin heute auf die rassistischen Sachen abonniert, also heißt der Mohammed. Also sag mal, was ist denn hier los? Irgendwie heute so ein bisschen mit der Trixi von Storch gekuschelt, oder was? Trixi hat mir halt ein Abendessen spendiert und ich habe ihr halt versprochen, die Sendung ein bisschen zu ihren Gunsten zurechtzurücken. Aber wir machen jetzt AfD. Ja. Haben wir noch so eine Sponsorenkategorie? Jetzt, wo wir den AfD-Vergleich bekommen haben, machen wir noch was. Ja, aber sicher doch. Ja, Marlene hat sich gefreut. Also die war hin und weg. Die war glücklich. Na gut, aber lass uns das Thema mal schnell begraben. Auf jeden Fall, Facebook hat irgendwie ganz kleine Probleme mit Datenschutz. Ja, wurde im März, wie gesagt. Haben die da, sind da auch aus Versehen wahrscheinlich irgendwie Benutzernamen und Geburtsdaten an die Öffentlichkeit gelangt. Oder ja, so. Vielleicht sogar in Verbindung miteinander. Das kann ja auch sein, dass man... Ja, genau. Oder dass halt einer mal aus Versehen bei WhatsApp so seine komplette Kontaktliste irgendwie gespiegelt hat. Das ist durchaus möglich. Also, müssen wir mal gucken. Ja, jedenfalls nichts. Nichts Dramatisches, wo es um irgendwie, keine Ahnung, politische Vorlieben oder sonstige Vorlieben geht. Nee, also das wäre ja... Also ich glaube, ich sehe auch gerade, wir haben Geld gekriegt von Facebook. Also, ja, nee, da ist tatsächlich gar nicht so viel passiert. Genau, also wir haben da letztens nochmal mit dem Mark gesprochen und der hat gesagt, dass natürlich bei Facebook alle Daten total sicher sind. Ja, also ich meine, man hat ja auch bei der Anhörung im EU-Parlament gesehen und bei der Kommission und im Kongress, also da lief ja alles super. Ich meine, der Mark konnte das alles erklären und das ist auch super. Also genau. Und wenn da aus Versehen irgendwie Datenpakete mal verloren gehen sollte, also die wickeln die auch tatsächlich immer in Kondome ein. Und falls ihr doch irgendwo einen Datenschutzverstoß gefunden habt bei Facebook, genau. Vielleicht einfach mal an kommdoch@dieelite.org oder an den Kameramann. Genau. Also der kommt dann vorbei und zeichnet dann auch auf. Richtig. Genau, und der informiert auch den Marc sofort, dass er die Daten zurückholt. Genau. Oder halt an Marlena oder ja, genau. Svenja oder... Ja, solche Sachen. Genau, unser Praktikanten ja halt. Ja. Ja. Gut. Ja. Dann ist jetzt der April, ne? Der April. Aus Prinzessin Zeilen endes Nähkästchen. Am 15. April hat Turkmenistan den Bikini-Import verboten. Turkmenistan. Turkmenistan. An die Strand. Nein, Turkmenistan haben ist... Haben die Seen. Badeseen, Baggerseen. Ja, also sie grenzen ans Kaspische Meer so ein bisschen, was ja nur ein See ist und kein Meer. Kann man da baden? Da würde ich nicht zu raten. Sind turkmenistanische Frauen fett? Also ich habe mich ein bisschen darüber informiert, wie da das Wetter so ist in Turkmenistan. Und demzufolge wächst da nicht so viel, also werden die Frauen da auch nicht sonderlich fett sein. Gut, im Notfall können sie einen Tankini tragen oder einen Badeanzug. Ja, aber trotzdem. Sie haben den Bikini-Import verboten. Ich finde, waren jetzt auch alles eine hässliche Modelle. Also so ein Bikini muss ja auch noch was ausschauen. Und vielleicht hat man tatsächlich, das kann natürlich sein, dass quasi die USA diese US-Flaggen-Bikinis alle, ja? Nachdem Cindy Crawford ja nicht mehr für die quasi Models und die, wer hat denn da noch? Alandra Blaze hat da mal dafür gemodelt. Und ja, ansonsten, die vielleicht tragen die alle diese USA-Dinger nicht mal und in Turkmenistan kommen die jetzt auch nicht so gut an und wahrscheinlich war das Einzige, was in Turkmenistan... Ja. Also sie haben tatsächlich den Verbot von sämtlichen Bikinis. Also selbst, ja, aber das ist nicht ein Handelskrieg mit USA. Ja, aber selbst wenn du das Bedürfnis hättest, du als deutscher Bikini-Produzent, deine neue turkmenische Bikini-Linie zu exportieren, dürftest du die nicht nach Turkmenistan exportieren. Ja, gut, vielleicht ist es ein Handelskrieg. Vielleicht haben wir denen ja auch irgendwie Strafzölle. Haben wir irgendwas vielleicht denen reingedrückt? Vielleicht, was exportiert denn Turkmenistan? Turkmenistan exportiert Sand. Und das total gratis, weil der vom Wind rübergeweht wird. Okay, was exportieren die noch? Das war's, glaube ich, schon. Haben wir Strafzölle auf Sand denen reingedrückt? Das könnte sein. Na, also siehst du mal, dann ist das Ding ja schon geklärt. Dann ist das Thema ja schon durch. Dann weißt du... Ja, aber ich glaube nicht, dass man so viele Bikinis nach Turkmenistan importiert. Also ich meine, da ist es zwar heiß und trocken im Sommer, aber so heiß und trocken im Sommer, dass du auch nicht, dich nicht im Bikini in die Sonne legen willst. Und nachts ist es da saukalt. Dann habe ich keine Ahnung. Dann, wer ist denn Experte für Turkmenistan? Der Jörn Spahn? Dann muss es Jörn Spahn erklären. Dann können wir da echt nichts dazu sagen. Ja, ich meine, der Jörn Spahn, der ist ja auch Experte dafür, mit welchen abgründigen Themen sich Politiker so beschaffen, die eigentlich nicht zu ihrem Aufgabenbereich gehören. Ja, ich würde sagen, wir springen jetzt einfach spontan in den Mai, weil... Ja, weil du keinen Bedarf an Bikinis hast. Genau. Gut. Abgesehen davon, vielleicht haben die ja auch einen Geheimdeal mit dem Bikini-Atoll und... Weißt du, dass die da alle weiter hingehen? Ja, das könnte natürlich sein. Ja, oder sie haben einfach nur offenkundig quasi einen Bann ausgesprochen und eigentlich produzieren sie es aber selber. Das könnte natürlich auch sein. Ja, es kann ja auch eine Schutzmaßnahme sein. Einfach quasi für den eigenen... Für Bikini-Autarkie. Ja, genau. Ja, das ist gut. Bikini-Autarkie. Ja, Merkantilismus. Merkantilismus. Mehr Merkantilismus. Genau. Wir importieren Stoffe und exportieren Bikinis. Diesmal. In diesem Sinne, der Mai. Aushilfs-Jedis, Jedi-Leviten-Bibliothek. Wir sprechen über den 12. Mai. Der 12. Mai. 12. Mai. Das war ein Wochenende. Genau, das war ein Samstag. Und da gewann die Sängerin Neta den Grand Prix, aber das ist ja kein Netzthema. Ja, hatte die keine Netzstrümpfe an? Nee, aber das ist auch kein Netz, also das ist kein klassisches Netzthema. Ja. Aber das ist nur zeitlich eingeordnet, das ist auch an dem gleichen Tag passiert. Da, okay. Damit jetzt mal wirklich jeder weiß, worüber wir reden. Ja, damit du auch quasi mich abholst. Genau, am Grand Prix, den du ja letztes Jahr gewonnen hattest noch. Genau. Als Gargamel verkleidet. Als Gargamel mit meinem portugiesischen Akzent. Und Jazz Gargamel. Yeah, saugeil. Hamburg, Deutschland, als letztes Gründungsmitglied der Fußball-Bundesliga steigt nach 55 Spielzeiten Ligazugehörigkeit der HSV erstmals aus der Bundesliga als höchste Spielklasse ab. Ist deswegen ein Netzthema, weil Fußballnetz. Also so ein Tor ist ja. Und da, also wir reden ja meistens von Sachen, die im Netz nicht so ganz geklappt haben und da ist halt der Ball ganz selten ins Netz gegangen. Ich habe mir das schon gedacht, ja. Und dann darf man nicht vergessen, dass Günther Netzer auch noch die Bandenwerbung vermarktet. Beim HSV? Nein, bei der ganzen Bundesliga sogar. Ach, das ist der Günther Netzer. Ja, ja, dem seine Firma, die ist exklusiv dafür zuständig, dass da Werbung läuft. Okay. Ich dachte immer, Günther Napster heißt der und macht irgendwie die Fußballmusik also in den Stadien, aber Günther Netzer? Günther Netzer, das ist der mit der Betonfrisur. Und mit Delling im Schrank. Genau. Was macht Gerhard Delling eigentlich, wenn er nicht im Schrank ist? Dann moderiert er. Echt? Immer noch? Ja, dann hat Günther Netzer immer noch seine Hand bei ihm hinten drin und steuert ihn über die Sportschau-Bühne. Ah, und da kommentiert er dann auch die Bandenwerbung. Genau. Aber gehen wir mal zum Thema. HSV, steigt ab. Was ist da los? Naja, offenbar Gerechtigkeit. Ich fand das auch gut. Das war endlich mal Zeit, weil damit ist endlich dieser Mythos gebrochen, dass dieser Verein nicht aus der Bundesliga... Und jetzt ist jeder mal nicht in der Bundesliga gewesen. Jetzt kann man auch mal sagen, okay, jeder hatte mal so seine Auszeit, jeder hatte mal so seine Ruhe, so ein paar. Ja. Jeder hatte mal die Chance, in der zweiten Bundesliga zu spielen. Ich meine, man muss das auch mal positiv sehen. Ja, und es gibt ja auch einen Meistertitel in der zweiten Liga. Aha. Ja, ja, da gibt es auch eine Schale dazu. Okay. So auch ähnlich hässlich wie die andere Salatschüssel. Aber es gibt da auch immer eine Schale und die kann man da auch gewinnen. Also wenn man Zweitligameister wird, kriegt man auch eine Schale. Okay, ja. Und das Schlimme daran ist, die kannst du ja nur einmal gewinnen, weil wenn du dann Meister bist, dann steigst du dann auf. Dann kann man die nicht verteidigen, ja. Genau, du kannst ja nicht Titel verteidigen. Das ist quasi der einzige Titel in Deutschland, den du nicht im nächsten Jahr verteidigen kannst. Ja, also dann ist das ja, dann ist das quasi eine große Ehre für den HSV, jetzt in der zweiten Liga endlich mal einen Titel zu jagen, den sie noch nie haben konnten. Genau, und den übrigens auch die Bayern noch nie hatten. Das ist ja unglaublich. Ja, den Titel hatten nämlich zum Beispiel die Bayern noch nicht, den Titel hatten die Dortmunder noch nicht. Da können sie mal einen Titeljäger machen für einen Titel, den die anderen Großen noch nicht hatten. Das heißt, dieser Erfolgstrainer von Bayern München, mit dem sie immer alles gewinnen, den holen sie jetzt das nächste Mal aus der Mottenkiste zurück, wenn Bayern in die zweite Liga abgestiegen ist, damit sie den Titel gewinnen können. Genau, Heinkes wird dann nochmal reaktiviert, wenn sie in der zweiten Liga sind, damit quasi Heinkes auch den Titel noch holen kann. Hat er sich wahrscheinlich in seinen Vertrag schreiben lassen. Ja, da ist noch nicht sicher, weil es kann auch sein, dass es dann der Franz nochmal macht. Also Franz ist ja auch jemand, der quasi bei Bayern immer dann einspringt, wenn Not am Mann ist und noch einen Titel zu gewinnen ist, den er noch nicht hat. Ja, oder eine Sekretärin ungeschwängert durch die Gegend läuft. Im Notfall macht das auch der Seehofer, aber... Nee, der heiratet sie dann, glaube ich, aber auch danach. Oder behält sie zumindest länger irgendwie. Ja. Oder? Frank? Nee, Frank? Der Seehofer alimentiert seine, glaube ich, aber steht zu seiner Karin. Okay. Na gut, der Franz müsste mal gucken, der ist. Der hat die bestimmt mit einem tollen Hostessenjob bei der WM versorgt. Das ist eine Möglichkeit. Wobei, die WM in Russland, das ist noch ein ganz anderes Thema. Da können wir mal im zweiten Halbjahresrückblick noch drüber sprechen. Da ist einiges Spannendes passiert. Meinst du, da müssen wir echt über Fußball reden im zweiten Rückblick? Ja, wir reden ja jetzt schon über Fußball. Ja, deshalb dachte ich mir, das müssen wir nicht nochmal machen. Achso, keine Netzthemen nochmal? Nee, keine Fußballnetzthemen. Ja, aber ich habe eigentlich noch ein Attentat auf dich vor. Du hast noch ein Attentat auf mich vor? Ja, aber das machen wir nachher mal kurz vor Schluss. Da sprechen wir über die zwei, drei Themen, die wir da... Okay. Jo, ja, dann machen wir jetzt den zum krönenden Abschluss noch den Juni. Den Juni. Aus Prinzessin Zeilenendes Nähkästchen. Also so von wegen roter Faden. Entwicklungsländer von Frankreich und Turkmenistan springen wir jetzt nach Algerien. Du hast es heute irgendwie mit den Moslems. Ist für dich das erste Halbjahr so ein muslimisches... Ja, der Mohammed hat Europa überrannt, hat Trixi gesagt, und ich dachte, ich widme mich dann mal dem Thema. Da los! Müssen wir dich jetzt zu Maischberger schicken? Ja, nein, ich möchte hier eine Lanze für die Effizienz... Einen Lanz? Einen Markus? Der übrigens Kevin Kühnert im Gespräch hatte und fragte, ob es für einen Berufspolitiker heute noch relevant ist, über Homosexualität zu sprechen. Woraufhin ihm Kevin Kühnert entgegnete, scheinbar ja. Ja, aber wobei ich finde, die beiden sind ein süßes Pärchen. Lanz und Kevin? Ja. Ja. Kevin Lanz klingt auch sympathisch. Kevin Lanz. Ja, oder? Ja, Markus Kühnert. Das ist auch nicht schlecht. Aber jetzt lass doch mal wissen, was in Allergien. Ich möchte hier eine Lanze für die Effizienz von Maghreb-Staaten brechen. Denn am 20. Juni haben... Ist es wie Fastenbrechen? Nee, viel Lanze schöner. Am 20. Juni haben in Algerien landesweit Abiturprüfungen stattgefunden. Und sie haben das Internet ausgeschaltet. Ja! Ja! Das genau. ist geil. Nein, und nicht nur das Internet. Sie haben das komplette Telekommunikationsnetz. Mobiles Telefon, Festnetztelefon, mobiles Internet und Festnetzinternet landesweit vormittags und nachmittags für jeweils eine Stunde lahmgelegt. Ja, die nehmen Bildung noch ernst. Ja. Da sind halt Betrugsmöglichkeiten abzuschalten. Und dementsprechend schaltest du das Internet ab. Da geht halt dann das landesweite Großunternehmen einfach mal eine Mittagspause irgendwo essen und sagt, oh, ja, genau, also die Welt, und wir haben vor allen Dingen gemerkt, die Welt geht nicht unter, wenn irgendwo das Internet ausgeschaltet ist, sondern Menschen tun sogar produktive Dinge dabei. Mhm. Nämlich legen Abiturprüfungen ab. Also ja, ob das so produktiv ist. Ja, möchtest du etwa behaupten, dass so eine Abiturprüfung keinen Beitrag zur Produktivität leistet? Lass das mal Herrn Kretschmann beantworten bei Gelegenheit. Ich meine, die sind da ja tatsächlich, also das bedeutet ja nicht, dass irgendwie, wie hier in Deutschland, ne, wenn da so eine Abiturprüfung ist, dann wird beispielsweise die Arbeitskraft von so einem Lehrer für 6 Stunden gebunden. Das ist ja total ineffizient. Nee, bei den Algeriern 1 Stunde vormittags, 1 Stunde nachmittags. Internet aus. Ja, genau, weil Abiturprüfungen sind. Ja, also haben die auch nicht länger gedauert. Und kein Betrug per Handy dann quasi möglich, weil die kann ja nicht surfen. Genau, das nenne ich doch echt mal effizient, oder? Gut, man hätte auch einfach nur die Handys vorher konfiszieren können. Das ist halt schwach. Ja, aber überlege mal. Du müsstest eine Lehrkraft abstellen, die Leibesvisitation bei 30 Schülern durch. Entschuldigung, in Algerien ist es warm. Da kann man auch eine Abiturprüfung einfach nur im Lendenschurz und im Bikini absolvieren. Algerien, das ist ja nicht Turkmenistan. Algerien ist ein muslimisch geprägtes Land. Ja, aber hat immer noch die Möglichkeit, dass man da Bikinis importiert. Und ich meine, wenn du da eine Frauenklasse machst und eine Männerklasse, dann hast du auch das Problem wieder oben nicht. Ich glaube nicht, dass Frauen in Algerien Abitur machen dürfen. Ja, also hast du das Problem ja sowieso nicht. Dann du musst die Männer filzen. Ja, Lendenschurz, Punkt, Feierabend. Die duschen sogar in Unterwäsche, das hat der Jörn Spahn doch festgestellt. Ja, und dann machst du genau das. Du lässt die quasi rein, duschst die einmal in Unterwäsche, dann ist das Handy, das die dann in ihrem Schlüpper haben, auch definitiv nicht mehr funktionsfähig. Ja, aber der ist doch Wassermangel. Dann lässt du sie einmal durchs Mittelmeer warten. Da ist doch Mittelmeer vor der Haustür. Ja, dann besteht aber die Gefahr, dass die plötzlich an der italienischen Küste stehen. Und da der Seehorst sich mit denen beschäftigt. So seicht ist das Wasser da nicht, glaube ich. Algerien ist doch das links neben Tunesien. Ja, genau. Ja, da ist weit genug weg. Da musst du erstmal nach Tunesien, um dann quasi nach Italien rüber. Ja, aber quasi, wenn du sie schon auf den Weg schickst, glaubst du, dann machen die freiwillig kehrt. Na, die werden ja dann kurzerhand einfach nur. Hm? Also so an der Leine geführt. Ja, einmal durch, gut, fertig. Ja, gut, das ist natürlich. Und dann kannst du dir auch am Strand quasi. Kannst du Abiturprüfung machen. Mit einem Blick in eine glorreiche Zukunft auf der anderen Seite des Mittelmeeres. Ja, natürlich. Ja, du musst dir mal überlegen. Da sitzt dann quasi am Strand der algerische Abiturient. Ja. Und wenn der dann quasi sein algerisches Abitur macht. Ja. Und danach sein algerisches Informatikstudium macht. Ja. Und das dann mit 1 abschließt. Ja. Dann noch seinen Doktor in Informatik macht. Ja. Ja, wunderbar, dann kann der auch Netzwerkadministrator bei der CDU werden. Und das ist ja genau diese ausländische Fachkraft. Diese Befürchtung hat Trixi auch, deshalb meint sie. Von der Jörn Spahn spricht. Ja, ach so. Ja, aber der Jörn, der möchte die ja alle in die Pflegeberufe stecken. Ja, aber wir reden ja auch von. Wenn du quasi dann so einen schlecht ausgebildeten deutschen Informatiker nimmst, den kannst du dann in den Pflegeberuf. Und auch Internet ist eine Form von Pflege. Das sind ja auch so Netzthemen. Ja, das stimmt. Also in den Niederlanden ist natürlich Altenpflege und Internet ganz eng miteinander verknüpft. Es bildet quasi ein Netzwerk. Genau, ja, ich meine, da macht dann auch quasi der Zivi die Ausbildung, wie google ich Telefonnummern. Oder genau. vielleicht, das ist ja auch nochmal ein Schluss zum Anfang, quasi, vielleicht kriegt dann auch jeder niederländische Rentner sein Zivi irgendwie, der für ihn dann googelt. Seinen algerischen Zivi. Ja, oder seinen algerischen Zivi, genau. Wo dann quasi der algerische Fachinformatiker als Zivi, als algerischer Fachzivi quasi dann ja. im Pflegeberuf für den Rentner googelt. Das Telefonnummern. Ich meine, Güte, das schafft ja Synergieeffekten auf so vielen Ebenen. Und dann dürfen die nämlich auch legal einreisen. Und dann gibt es nämlich auch die Konflikte nicht. Ja. Und wenn da einer tatsächlich noch qualitativ gut Fußball spielt, Algerien ist jetzt nicht so weit weg von gutem Fußball, bin sich zwar jetzt nicht für die WM qualifiziert, aber dafür Tunesien, das Nachbarland, da ist ja auch Synergieeffekt, die tauschen sich ja auch aus. Und da ist es dann durchaus so, wenn dann ein algerischer Fußballspieler möglicherweise neben Van der Vaart beim HSV stürmen kann in Zukunft, dann steigt der HSV auch wieder auf. Das wäre natürlich super. Und wenn der sich eine Frau aus Turkmenistan holt, die ja eh im Turkmenistan kein Bikini hat und da unterdrückt ist, dann siehst du, das ganze erste Halbjahr, das fasst sich dann, ne? Ganz zusammen. Und genau, und das Gehalt, was der als Zivi, Zivi-Fußballer einstreicht, damit fährt er in Frankreich Urlaub. Ja, das ist auch eine Option, dann steigert man da auch nochmal das Bruttosozialprodukt. Genau. Und damit ist kein Entwicklungsland. Und weißt du, wo die sich kennenlernen? Die turkmenische Frau und der algerische Fußballspieler, Informatiker, Zivi. Auf der Dating-Plattform Facebook. Wo es ja durchaus hin und wieder mal so ganz leichte Datenschutzprobleme gibt. Und wenn es jetzt Dating-Plattform wird, dann wird das auch 100% sicher. Dann wäre das ein... Ja, genau. Aber wenn das durch einen Datenschutzleak passiert, dann wäre das doch die schönste Art eines Datenschutzleaks überhaupt, der Liebe stiftet. Genau. Ja, Turkmenistan, ich weiß ja nicht, wie frei das Internet ist. Und wenn der algerische Fußballstar dann quasi durchaus diesen schwachen Moment des turkmenischen Internets, wenn da quasi die Sperre aus Versehen mal offen ist, weil Facebook halt doch einen Datenschutzleak hat, dann lernt er die... Du siehst, es fast, also dieses ganze erste Halbjahr hängt halt insgesamt echt ganz eng verbandelt miteinander zusammen. Ja. Und ja. Ein großes Ereignis. Ein großes Happening. 2018. Und da reden alle über Fußball-WM. Siehst du mal, das ist so... Ja. Ja. Da haben wir es. Skandalös. Ich würde sagen, wir kommen... Ja, zum Schluss. Zum Schluss. Kurz vor Schluss. Also, wir haben große Ereignisse. Werfen ihren Schatten. Voraus, zurück. Ja, wir spielen live. Genau. In einem Wohnzimmer oder auf einem Balkon. Wir wissen es noch gar nicht so genau. Es wird entweder ein Balkon oder, wenn es reinregnet, dann ein Wohnzimmer oder eine Küche. Ich habe es noch nicht so ganz. Notfalls auch eine Badewanne. Aber es ist auf jeden Fall in Stuttgart und es ist sehr zentral. Wir freuen uns. Wenn diese Folge rauskommt, haben wir, glaube ich, dann schon live gespielt. Und ihr werdet dann im Nachgang hören, wie es denn war. Und ja, also wir freuen uns, glaube ich, tierisch. Genau, unser Gastgeber ist wahrscheinlich schon panisch. Ja, möglich ist es alles. Ansonsten, falls ihr auch Laune habt, genau, schreibt uns gerne an comdoch@dieelite.org oder an live-tour. Nee, live-tour ist es, glaube ich, live-tour. Es ist marlena@dieelite.org. Oder Marlena, genau, also Marlena könnt ihr immer schreiben. Keine Ahnung, comdoch. Wenn ihr dem Kameramann schreiben wollt, na, der wird es uns wahrscheinlich nicht mitteilen. Svenja, der kommt aber persönlich vorbei. Svenja mit J könnt ihr wahrscheinlich auch schreiben. Die genau, macht das auch, ihr dürft uns auch antwittern. Ja, und da kommen wir schon zum nächsten Thema. Also falls ihr nicht unbedingt uns live bei euch haben wollt, aber irgendwie Fan von uns seid, dann verbreitet das doch mal. Wir ernennen euch jetzt hier einfach mal alle, die ihr da seid, zu Fanbotschaftern. Zu Fanbotschaftern. Genau, ihr seid Fanbotschafter. Also ihr tragt quasi die frohe Botschaft hinaus. Schreibt in eure Online-Profile, dass ihr Fanbotschafter bei Die Elite seid. Genau. Schreibt es einfach rein. Wir ernennen euch einfach... alle dazu. Ihr kriegt kein Gehalt, es fließt kein Geld. Ihr seid vertraglich nicht gebunden. Ihr könnt das so lange machen, wie ihr Bock habt oder so kurz, wie ihr Bock habt, aber ihr seid auf jeden Fall ab jetzt Fanbotschafter. Genau, und wenn ihr ein Problem mit Anglizismen habt, dann dürft ihr euch auch Honorarkonsuln nennen. Nein. Doch? Aber nicht für die Elite. Na doch. Nein, wir haben keinen Honorarkonsul. Ja, das dürfen wir. Nein, haben wir nicht, machen wir nicht. Warum nicht? Fanbotschafter, nennt euch einfach Fanbotschafter. Okay. Jetzt zerschießt mir doch nicht meine tolle Idee, indem du jetzt doch das Wort bedienst und da... Natürlich. Überleg dir eigene Ideen. Trixi hat gesagt, keine Anglizismen mehr. Was hast du denn mit Trixi, sag mal? Ich glaub, du musst mal wieder irgendwie hier... Also, es wird echt Zeit für Urlaub bei dir, kann es sein? Ja, ich denke mir halt, Deutschland braucht mehr Alternativen, die nicht ganz so rechtslastig sind wie die CSU. Oh, Irgendwann hatten wir was von Menschlichkeit hier erzählt. Ich glaube, ich muss dich nochmal diese Grundsatzpunkte durchlesen lassen. Naja, Fakt ist, ihr seid ab jetzt alle Fanbotschafter. Falls ihr noch keine Rezension auf iTunes geschrieben habt, dürft ihr gerne tun. Richtig, oder andere Menschen dazu animieren oder zwingen. Genau, und falls ihr wollt, dass wir in Zukunft im nächsten Jahresrückblick nicht, also in der zweiten Hälfte nicht über Fußball reden, lasst uns auch wissen. Aber was wir auf jeden Fall mal noch in Verhandlung haben, es gibt in Stuttgart einen Fußballverein. Es gibt in Stuttgart zwei Fußballvereine. Es gibt in Stuttgart viele Fußballvereine, aber es gibt einen entscheidenden, wichtigen, der ganz oben auf ist. Ja, die Kickers. Genau, die spielen nämlich auf der Waldau. Richtig. Im Gazi-Stadion. Ja. Ganz oben auf. Und die sind in der fünften Liga diese Saison. Ja, das ist eine stolze Leistung. Also, das ist drei Ligen unterm HSV. Das nur drei Ligen. Warte mal noch zwei Saisons und sie spielen gegeneinander. Und genau darauf wollen wir das raus. Nein, der HSV wird aufsteigen. Aber jetzt, die Kickers werden vielleicht auch aufsteigen. Und wir wollen mal gucken, wie der Höhenflug der Kickers denn diese Saison tatsächlich ausschaut. Also wir werden, je nachdem wie wir es hinkriegen, hin und wieder einfach mal gucken, was machen diese blauen Jungs eigentlich in der fünften Liga. Genau. Also wir hätten uns jetzt auch entscheiden können, wir schauen mal, was diese blauen Jungs in der dritten Liga machen, nämlich die 60er. Aber das ist ein bisschen weit weg. Es wäre ein bisschen weit weg. Wir fahren jetzt aber auch nicht zu den Kickers ins Stadion. Außer sie laden uns ein. Vielleicht spielen wir live auf dem Rasen im Gazi-Stadion. In der Umkleidekabine. In der Umkleidekabine. Live-Podcasten. In den Duschen. Live-Podcasten bei den Kickers. Der Kameramann freut sich schon. Also falls ihr keine Ahnung, Fanbotschafter bei den Kickers seid, Pressesprecher bei den Kickers, keine Ahnung, haben die Trainer? Trainiert die noch jemand? Wenn sie fünfte Liga spielen, dann haben die einen Spielertrainer. Einen Spielertrainer? Ja, ja, also ein Spieler, der auch trainiert. Ja, ja, okay. Also, falls ihr Spielertrainer bei den Kickers seid oder sonst irgendwas, lasst uns doch mal wissen, meldet euch bei uns. Vielleicht spielen wir bei euch echt in der Umkleidekabine. Das Zeilenende tritt dann auch mit Augenbinde auf. Was soll das denn heißen? Du machst die Merkel in der Kabine, du, ja, alter Spanner. Aber sicher doch. Da brauchst du keinen Kameramann, du bringst die Kamera selber mit. Richtig. Lande danach auch alles auf Twitter. Abgesehen davon musst du bis dahin, glaube ich, noch ein bisschen an deiner Einstellung arbeiten, weil die Kickers haben, glaube ich, auch muslimische Spieler. Also da musst du, glaube ich, doch noch mal ein bisschen wieder an deiner Menschlichkeit arbeiten. Meinst du, ich muss das SPD-Parteiprogramm mal wieder lesen? Nee. Achso, ich sollte ja an meiner Menschlichkeit arbeiten. Genau. In diesem Sinne, also ihr seid ab jetzt Fanbotschafter. Wir sind die Elite. Die Elite und spontane Kickers-Fans, weil die Roten kann man halt echt nicht ertragen. Abgesehen davon haben die Roten angeblich einen Podcast, die Kickers nicht. Also sind wir jetzt quasi auch der Fan. Wir sind jetzt der, wir sind Stuttgarts kickerigster Podcast. Genau, wir sind Stuttgart Kickers Podcast irgendwie. Richtig. Ich glaube, die haben auch keinen Fan-Podcast, also machen wir das einfach auch für die. Ja, genau. Was haben wir noch? Wir haben tatsächlich noch eine ganz lustige Serie vor. Ja. Haben wir? Ja. Ich dachte, ich habe jetzt erstmal Urlaub verdient. Ja, das ist alles in Vorbereitung. Ach so, okay. Und da geht's um Bundesländer. Und wenn ihr jetzt tatsächlich ein Wunschbundesland habt, das wir als allererstes bearbeiten sollen, dann lasst uns mal wissen. Denn ich bin aus Baden-Württemberg, du bist aus NRW. Ja, ich habe mal in Hessen gelebt. Und das sind Riesenbundesländer. Wir wollen jetzt nicht unbedingt gleich mit den großen Dingern anfangen. Ihr könnt ja auch erstmal was Großes mit kleiner Bevölkerung, Brandenburg, ja, nehmen. Oder was Kleines mit großer Bevölkerung. Berlin. Genau. Oder Hamburg. Oder was Kleines mit kleiner Bevölkerung. Saarland. Bremen. Also, ihr seht schon, es gibt der Möglichkeiten 16, beziehungsweise wenn ihr aus Mallefitz seid, dann überzeugt uns das Mallorca. Das 17. Bundesland ist... Dann kommt's am Ende, trotzdem erst am Ende. Und ja, ich glaube, damit haben wir echt alles abgedeckt. Die nächste Folge wird dann wahrscheinlich entweder die Live-Folge von unserem Überraschungsgast. Also Überraschungsgastgeber. Oder mal gucken. Genau. Vielleicht bringen wir dich auch wieder auf den richtigen Pfad. Nicht auf den rechten, sondern auf den richtigen Pfad. Und ich glaube, dich schicken wir mal ins Maischberger Trainingscamp. Super. Für Marketing-Eimer. Und dann gucken wir mal, dass wir die Trixi-Storch aus dir rausprügeln. Ich Störche sind ja Zugvögel. Erziehungsmaßnahmen. In diesem Sinne, das sollte es aber dann ernsthaft gewesen sein. Ich glaube, wir hauen nochmal. Das war die längste Abmoderation, die du je verbrochen hast. Ich glaube, deswegen packen wir hier nochmal so einen Jingle. Ich kratze schon seit 5 Minuten an der Tür. Ich glaube, wir lassen so einen Jingle nochmal laufen. Moment. Kurz vor Schluss. So, große Chance. Jetzt können wir tatsächlich abmoderieren. Also, vielen Dank für die schöne Folge. Ja, ich habe zu danken. Wir haben zu danken für die Aufmerksamkeit. Wir freuen uns auf Anfragen für die Live-Elite-Tour, auf Anfragen von den Kickers und anderen Menschen aus Stuttgart, die uns gerne was Gutes wollen und sagen. Liebe Fanbotschafter und Fanbotschafterinnen, liebe Kickers-Fans und Kickers-Nicht-Fans, liebe zukünftige Gastgeber und Nicht-Gastgeber, was sehr schade ist, liebe Stuttgarter und Nicht-Stuttgarter, liebe Frauen und Männer, liebe Kinderinnen und Kinder, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Römer, Freunde, Zeitgenossen, Gesellen. Freunde Römer, Landsleute ist es. Jetzt muss ich nochmal von vorne anfangen. Tschüss. Ciao. Tschüss. Geht doch. Ciao. Das war die Elite von Z wie Zeilenende bis A wie Aushilfsjedi. Ihr findet uns auf Facebook und Twitter. Wir finden eure Verrisse und Lobgesänge auf iTunes oder dieelite.org.